Erster dies ist das Wort, das zu Jeremia kam. Es war für alle Menschen in Juda. Das war im vierten Jahr von König Joachim. Es war auch das erste Jahr von König Nebukadrezar aus Babel. Zweiter der Prophet Jeremia sprach diese Worte. Er sprach zu allen Menschen in Juda. Er sprach auch zu allen Bewohnern Jerusalems. Dritter 23 Jahre lang kam Gottes Wort zu Jeremia. Das war ab dem 13. Jahr von König Josia. Jeremia sprach immer wieder zu euch. Aber ihr habt nicht gehört. Vierter Gott sandte auch seine Diener, die Propheten. Er sandte sie immer wieder zu euch. Aber ihr habt nicht gehört. Ihr wolltet nicht zuhören. Fünfter Gott sagte, kehrt um von euren schlechten Wegen. Hört auf mit euren bösen Taten. Dann werdet ihr für immer in diesem Land leben. Ich gab dieses Land euch und euren Vätern. Sechster, folgt keinen anderen Göttern. Dient ihnen nicht und betet sie nicht an. Macht mich nicht zornig mit euren Götzen. Sonst bringe ich Unglück über euch. Siebter, aber ihr habt nicht auf mich gehört, sagt Gott. Ihr habt mich mit euren Götzen zornig gemacht. Das brachte Unglück über euch selbst, Rasse 8. Darum sagt Gott, der Herr der Heere, ihr habt nicht auf meine Worte gehört. Neunter, ich werde alle Völker aus dem Norden holen. Ich hole meinen Diener Nebukadrezar, den König von Babel. Sie werden über dieses Land und seine Bewohner kommen. Sie werden auch über alle Völker ringsum kommen. Ich werde sie zerstören. Sie werden für immer ein Schrecken und eine Schande sein. Zehnter, ich werde ihnen alle Freude nehmen. Es gibt keine fröhlichen Rufe mehr. Keine Rufe von Bräutigam und Braut. Kein Geräusch von Handmühlen. Kein Licht von Lampen. Elfter, dieses ganze Land wird eine Wüste sein. Diese Völker werden dem König von Babel dienen. Sie werden ihm 70 Jahre lang dienen. Zwölfter, nach 70 Jahren werde ich den König von Babel bestrafen. Ich bestrafe auch dieses Volk, das Land der Chaldäer. Ich werde es für immer zu einer Wüste machen. Dreizehnter, ich werde alle meine Worte für dieses Land wahrmachen. Alles, was in diesem Buch steht, wird geschehen. Jeremia sprach diese Worte über alle Völker. Vierzehnter, starke Völker und mächtige Könige werden sie zu Sklaven machen. Ich werde sie für ihre Taten bestrafen. Ich werde ihnen vergelten, wie sie gehandelt haben. 15. Gott, der Gott Israels, sagte zu mir, nimm diesen Becher Wein von meiner Hand. Lass alle Völker daraus trinken. Ich werde dich zu diesen Völkern senden. 16. Sie werden trinken und taumeln. Sie werden verrückt werden wegen des Schwertes. Ich sende dieses Schwert mitten unter sie. 17. Ich nahm den Becher aus Gottes Hand. Ich ließ alle Völker trinken. Gott hatte mich zu ihnen gesandt. 18. Jerusalem und die Städte Judas tranken. Ihre Könige und Führer tranken. Sie wurden eine Wüste, ein Schrecken und ein Fluch. So ist es auch heute. 19. Pharao, der König von Ägypten, trank. Seine Diener, Beamten und sein ganzes Volk tranken. 20. Ganz Ereb trank. Alle Könige von Uz tranken. Alle Könige von Philistia tranken. Dazu gehören Askalon, Gaza, Ekron und der Rest von Astot. 21. Edom, Moab und die Ammoniter tranken. 22. Alle Könige von Tyrus und Sidon tranken. Die Könige der Küsten jenseits des Meeres tranken auch. 23. Dedan, Thema und Bus tranken. Alle, die ihr Haar an den Schläfen schnitten, tranken. 24. Alle Könige Arabiens tranken. Alle Könige von Ereb, die in der Wüste leben, tranken. 25. Alle Könige von Zimri tranken. Alle Könige von Elam und Medien tranken. 26. Alle Könige des Nordens tranken, nah und fern. Alle Königreiche auf der Erde tranken. Aber der König von Sheshach wird nach ihnen trinken. 27. Du sollst ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, trinkt, bis ihr betrunken seid. Erbrecht und fallt hin. Ihr werdet nicht wieder aufstehen. Das ist wegen des Schwertes, das ich unter euch sende. 28. Wenn sie den Becher nicht nehmen wollen, sage ihnen, so spricht Gott, der Herr der Heere, ihr müsst trinken. 29. Ich werde in der Stadt, die meinen Namen trägt, Unglück bringen. Denkt ihr, ihr entgeht dem? Nein, ihr entgeht dem nicht. Ich rufe ein Schwert gegen alle Menschen auf der Erde, sagt Gott, der Herr der Heere. 30. Du sollst ihnen diese Worte sagen. Sprich zu ihnen, Gott brüllt von oben. Seine Stimme kommt aus seinem heiligen Haus. Er brüllt laut über sein Land. Er schreit wie Leute, die Trauben treten. Er schreit gegen alle Menschen auf der Erde. 31. Der Lärm geht bis ans Ende der Erde. Gott streitet mit den Völkern. Er richtet alle Menschen. Er gibt die Bösen dem Schwert, sagt Gott. 32. So spricht Gott, der Herr der Heere, Unglück geht von einem Volk zum anderen. Ein großer Sturm kommt von den Enden der Erde. 33. An diesem Tag liegen die von Gott Getöteten überall. Sie liegen von einem Ende der Erde zum anderen. Niemand wird um sie trauern. Niemand wird sie sammeln oder begraben. Sie werden wie Mist auf dem Feld sein. 34. Weint, ihr Hirten, und schreit. Wälzt euch im Staub, ihr Führer der Herde. Eure Zeit ist gekommen, dass man euch tötet. Eure Zeit ist gekommen, dass man euch zerstreut. Ihr werdet fallen wie teures Geschirr. 35. Es gibt keine Flucht mehr für die Hirten. Es gibt kein Entkommen für die Führer der Herde. 36. Hört. Das Schreien der Hirten. Das Weinen der Führer der Herde. Gott hat ihre Weide zerstört. 37. Die friedlichen Felder sind zerstört. Das geschah wegen Gottes großem Zorn. 38. Er verließ sein Versteck wie ein Löwe. Ihr Land wurde eine Wüste. Das war wegen des starken Schwertes und seines großen Zorns.